Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Herzlich willkommen zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, alles liebte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Boden, der Himmel, die Bäume, die Steine, die Tiere, alles liebte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er pflegte immer auf einer hochgelegenen Wurzel zu predigen, wenn er Jumma machte. Damals hat er noch keine Kanzel gehabt. Etwas Höheres gab es da nicht. Immer stieg er da drauf und predigte für die Leute. Subhanallah. Eines Tages sagte eine Frau von den Ansar, sagte, ja Rasulullah, ich habe einen Jungen, der ist Schreiner. Wenn du willst, macht er für dich eine Kanzel, dann kannst du darauf steigen und die Leute können dich besser sehen. Und du kannst mehr Leute sozusagen erreichen. Und er sagte zu ihr, wenn du willst, mach das. Und sie ließ das anfertigen und in der nächsten Freitagspredigt wurde das angebracht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam stieg dann auf diese Kanzel. Kaum ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf diese Kanzel gestiegen, hat man auf einmal ein heftiges Weinen gehört, wie von einem kleinen Kind. Wie es im Hadith kommt, wie von einer trächtigen, als ob sie gleich gebären würde, einen trächtigen Kamel. Also ein Schluchzen, so ein Weinen hat man gehört. Das war richtig laut. Alle konnten es hören, die zu Jumma da waren. Und subhanallah, wie viele Leute kommen zu Jumma? Er sagt, dann ist die Geschichte erzählt Jabir radiallahu anhu. Er sagt, und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam heruntergekommen von der Kanzel und ging zu dieser Wurzel, was eine Palme gehört hat, und umarmte diese Palme. Bis sie sich beruhigt hat wie ein weinendes Kind. Ihr kennt das, wenn ein Kind weint und dann die Mutter es in den Arm nimmt, das weint noch ein bisschen, schluchzt noch, wird immer weniger, bis sie sich beruhigt. Der Prophet Sassam kommt runter, wegen einer Palme, die weint. Eine Palme, die weint, ist schon heftig. Aber der Prophet Sassam kommt runter und umarmt diese Palme. Wahrlich, der Gesandte Allahs wurde als Barmherzigkeit für die Menschen gesandt. Für alles gesandt, subhanallah. Er umarmte sie, bis er sie beruhigt hat. Subhanallah. Und dann stieg er auf die Kanzel und predigte weiter. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hätte ich es nicht umarmt, dann hätte er geweint bis zum jüngsten Tag. Subhanallah. Alles vermisst dich, ja Rasulullah. Subhanallah, alles vermisst den Gesandten Allah. Wie muss es dann, wenn eine Palme aus Sehnsucht weint, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht mehr bei ihr jeden Jum auf der Kanzel, auf die Wurzel gestiegen ist. Wie war es wohl denn für die Sahaba, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist? Wie haben sie sich gefühlt? Subhanal Malik. Wie viel Trauer und Sehnsucht haben sie empfunden? Subhanallah. Und wie sehr vermisst du den Gesandten Allahs? Wie sehr fehlt er dir? Subhanallah. Denk darüber nach. Ein Wunder vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine Palme, die weint wegen der Sehnsucht zum Gesandten Allahs. Ein Wunder, das ihm gegeben wurde. Barakallahu fikum. Abonniert inshallah ta'ala diesen Kanal, damit ihr die nächsten Wunder nicht verpasst und verteilt es überall, damit viele davon profitieren. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.